Kommentar vom Vorleser, Ilja Ehrenburg. Einige Beispiele seiner Flugblätter für die russische Armee. Von nun ab ist das Wort Deutscher für uns der allerschrecklichste Fluch. Von nun ab entlädt das Wort Deutscher das Gewehr. Wir werden nicht reden, wir werden uns nicht empören, wir werden töten. Wenn du im Laufe des Tages nicht einen Deutschen getötet hast, ist dein Tag verloren. Wenn du denkst, dass dein Nachbar für dich einen Deutschen tötet, dann hast du die Bedrohung nicht erkannt. Wenn du den Deutschen nicht tötest, wird der Deutsche dich töten. Er holt deine Nächsten und wird sie in seinem verfluchten Deutschland quälen. Wenn du einen Deutschen getötet hast, töte noch einen. Es gibt nichts Lustigeres als deutsche Leichen. Zähle nicht die Tage, zähle nicht die Kilometer, zähle nur eins. Die von dir getöteten Deutschen. Töte den Deutschen. Das bittet die alte Mutter. Töte den Deutschen, das fleht das Kind. Töte den Deutschen, das ruft die Heimaterde. Verfehle nicht das Ziel. Lass ihn nicht entgehen. Töte. Ein anderes Beispiel. Brecht mit Gewalt den Rassenhochmut der deutschen Frauen. Nehmt sie als rechtmäßige Beute. Deutsche sind keine Menschen. Deutsche sind zweibeinige Tiere, widerliche Wesen, Bestien. Sie haben keine Seelen. Sie sind einzellige Lebewesen, seelenlose Mikroben, die mit Maschinen, Waffen und Minenwerfer ausgerüstet sind. Es genügt nicht, die Deutschen nach Westen zu treiben. Die Deutschen müssen ins Grab hineingejagt werden. Gewiss ist ein geschlagener Fritz besser als ein Unverschämter. Von allen Fritzen aber sind die Toten die Besten.